Ich bin nicht die Stabende Ärztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung? Ist das in Ordnung für Sie? Ja, Frau Doktor, natürlich. So In als Ordnung, ja. werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie denn? Ja, Wie ich verstehe. heißen Sie? Ja. Ja, mein Name ist Hans Brenzler. Hans Brenzle. Ja. Herr Brenzle, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Hans Hans, Entschuldigung, mein Eko. Ja. Echo, ja. Das müssen. Hans Brenzler. Mich vor. Ja, Hans Brenzler. Aha. Hans mit Hans Brenzler, Brenzler. Okay, danke schön, Herr Brenzler. Wie alt sind Sie? Ja, ich bin 82, Frau Doktor. Bin alter 82. Mann. Ja, okay. Und wann sind Sie genau geboren? Ja, 8. Februar 1943. 43. 40. Okay. 43. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 70 Kilogramm, Frau Doktor. Groß, Groß 1,65 Meter. 65, Ja. okay, und 70 Kilogramm. 70 Kilogramm, ja. Okay, wie heißt Ihre Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Herr Müller. Herr Müller. Ja. Okay, danke schön für diese Informationen, Herr Brenzler. Was führt Sie heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Frau Doktor, bitte seien Sie nicht sauer, aber sie sieht sehr jung aus. Ja, ich Ja. würde lieber ja von einem Chefarzt mit mehr Erfahrung behandelt werden. Ist das Ja. möglich? Ja, natürlich. Alle Wunsch für uns sehr wichtig. Und aber ich möchte sagen, ich bin einem ich bin nicht sehr jung und ich habe meine Medizinstudium absolviert. Und wir arbeiten als Team. Wir arbeiten als einem Team. Und wenn wir eine wichtige Entscheidung treffen, andere Arzt, mein Chefarzt und Oberarzt zusammen eine Entscheidung treffen. Deshalb bitte machen Sie sich keine Sorgen. Ich möchte sagen, jetzt würden Sie oder jetzt wollen mit meinem Oberarzt besprechen, müssen Sie sehr lange warten. Okay, Frau Doktor. Danke. Ich werde unsere Gespräche mit meinem Oberarzt besprechen und wir werden alle notwendige Untersuchung durchführen. Machen. Okay, Bitte. ich fühle mich jetzt besser. Vielen Dank. Okay, was Ja, ist Frau Doktor, ich habe Ihre viel gelebt. Ja, ich bin Gelebt? 82. Ich habe viel gelebt und als ja Nicht Zweite Krieg viel. viel gelebt. Ja. Ja, als Zweite Kriegszeiten waren wir von Tschechoslowakia ausgewandert nach Deutschland mit meiner Familie. Und ich habe viele müde Seiten und ich war Ich fühle mich sehr müde jetzt. Ich möchte sagen, in letzter Zeit, ich beginne zu vergessen. Normalerweise mein Gehirn war sehr stark, aber in letzter 10 Tagen, ich kann nicht weg zu Hause finden. Ich wohne allein und ja, ich habe 4 Kinder und mein Sohn. Alter Sohn ist Pilot, er ist sehr erfolgreich und aber ich vergesse manchmal die Name des Enkels oder ja, deshalb mein Sohn hat mir mitgebracht. Okay, ich verstehe. Wissen Sie, wo Sie sind und welcher Tag heute? Welcher Tag heute? Welcher Tag? Ich denke, ja, Donnerstag oder Freitag. Ja, okay. Freitag. Und welcher Monat? Welcher Monat? Ich erinnere mich nicht genau. Okay, kein Problem. Vergessen Sie Ihren Termin? Wichtig ist. Ja, Frau Doktor, ich habe einen Termin beim Hausarzt, aber ich könnte nicht gehen. Ich habe vergessen zu gehen. Okay, Und haben. manchmal vergesse ich zu essen. Ich Ja. hab 5 Kilo abgenommen in Okay. letzter Zeit oder 10 Kilo. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich nicht mein genau Gewicht vor Okay. 2 Monaten, aber ich vergesse zu trinken, zu essen. Und wo ist meine Frau? Haben Sie meine Frau gesehen? Ist sie hier, oder? Seine Frau? Meine Frau, ja. Ja. Ist meine Frau hier? Ja, ich glaube. Wie kamen Sie? Wie haben Sie ins Krankenhaus gekommen? Ja, mein Sohn hat mir mitgebracht. Ja. Okay, dann seine Frau kann zu Hause, oder? Ja, ich habe meine Frau verloren. Ich erinnere mich jetzt. Ja, Ja. ich hab meine Frau verloren, leider. Und ich. Mir sehr leid. Okay, ja. Haben Sie Kopfschmerzen? Oder haben Sie Kopfschmerzen? Manchmal habe ich, manchmal. Manchmal. Seit wann haben Sie Kopfschmerzen? Bevor diese ja. Ja, ich weiß nicht, manchmal seit Jahren, seit langen Jahren habe ich Kopfschmerzen. Ja, jetzt, ich kann nicht gut lesen. Normalerweise, ich lese gerne Zeitung und Bücher, aber in letzter Zeit, ich kann nicht konzentrieren zu lesen und Okay. ich fühle mich müde und meine Haut ist getrocknet. Ich weiß nicht, meine Haut ist sehr dünn und getrocknet. Ich vergesse zu essen, trinken. Okay, ich verstehe. Herr Brenzler, Sie haben gesagt, seit 10 Tagen haben Sie diese Probleme, aber früher haben Sie ähnliche Beschwerden? Ja, ich erinnere mich gute Zeiten mit meiner Frau, aber in letzter Zeit, ich vergesse alles. Ich habe keine normalerweise Gedächtnisstörung bevor, aber in letzter Zeit leider habe ich viel Leid, seitdem ich meine Frau verloren habe. Okay, ja, ich verstehe. Ich war sehr traurig. Ich liebe meine Frau und ich war sehr traurig. Ich erinnere mich, ich möchte immer weinen und ja, Immer weinen. ich möchte weinen, ja. Wenn ich meine Frau erinnere, ich weine zu Hause. Gibt es Bilder an der Wand? Wenn ich sehe, ich weine. Okay, denken Sie, eine Untersuchung nehmen? Als Therapie oder Ja, mein Sohn manchmal hilft mir und jetzt hat mir hier mitgebracht. Okay, Du, lebe sie Doktor. allein. Ja, ich lebe allein, Frau Doktor. Okay, aber haben Sie Kontakt mit seiner Freundin? In letzter Zeit habe ich keinen Kontakt. Normalerweise ich gehe oft spazieren, aber in letzter Zeit ich möchte schlafen. Ich fühle mich müde. Manchmal fühle ich mich aggressiv. Manchmal rufe ich, mein Nachbarn hat gesagt, ja, manchmal ich rufe. Okay. Laut spreche ich zu Hause. Allein spreche ich. Mein Nachbar hat mir gesagt, dass ich spreche zu Hause. Selbst spreche Aynen. nicht. Ich weiß nicht, aber ich erinnere mich nicht. Okay, haben Sie hören Sie gut? Nein, ich höre nicht gut. Nicht gut. Okay. Sie haben auch Lesen, Sie haben auch Sehe und Hörprobleme. Ich verstehe. Ja, ich kann sehen, aber ich höre nicht gut. Ja, mein Nachbar hat mir gesagt, das Fernseher ist sehr laut. Ich Okay. manchmal sehe ich, ja, schaue ich Fernseher, aber manchmal es ist sehr laut. Mein Nachbarn hat Beschwerden über mich oder klagte über mich. Hatte sie Schwindel? Ja, ist ihnen schwindelig? Oder? Nein, nein, ich Nein, fühle nicht nicht schwindelig. Schwindigkeit. Haben sie Taubheitsgefühl oder Kribben? Oder Missempfindlichkeit. Nein, ja, normalerweise ich bin ganz gesund, aber ja. Okay. Waren Sie bewusstlos oder ohnmächtig? Nein, nein, war ich nicht. Ich erinnere mich nicht. Okay. Haben Sie Fieber? Nein, habe ich kein Fieber. Ist Ihnen übel oder haben Sie Erbrechen? Nein, nein, habe ich nicht. Okay, haben Sie Probleme beim haben Sie Nachtschweiß? Nein, habe ich Sie nicht. in der Nacht? Nein. Nein. Okay, haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ja, ich leide an chronischer Verstopfung, aber ja, nachts gehe ich mindestens zwei oder dreimal zum Klo, zum Wasser lassen. Okay. Wann war Ihre letzte Stuhl? Ja, vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen. Okay. Okay, alles klar, Herr Brenzler. Ist bei Ihnen irgendwelche chronischen Erkrankungen bekannt? Frau Ist Doktor, ich bei kann nicht Ihnen. auch gut schlafen. Ich kann nicht gut Ja, schlafen. schlafen, Ja, okay. wegen zu schlafen trinke ich immer einen Tee. Mein Sohn hat mir einen Tee mitgebracht. Und Ja. ich trinke einen Tee, aber ich weiß nicht, was der Name ist. Der Name Okay. ist. Und ja, mein Stuhl ist sehr hart. Wie ist Ihr Appetit? Ja, mein Appetit ist gut, aber manchmal esse ich nur einmal pro Tag. Ich vergesse zu essen. Okay, ja, okay. Okay, ich verstehe. Ja. Und haben Sie chronische Erkrankungen? Ja, ich leide an Bluthochdruck seit 10 Jahren, 10. Herzschwäche seit 5 Jahren, Vorhautdrüsenvergrößerung seit 15 Jahren. 15. Ja, und ich leide an Hörstörung. Ich höre nicht gut. Okay. Deswegen nutze ich ein Hörgerät. Hörgerät. Okay. Ja. Seit wann haben Sie benutzen? Hörstörung? Ja, Hörstörung. 15 Jahren. Seit 15. 15 Jahren, ja. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Oh, viel, Frau Doktor. Ich Viel. nehme viel. Ja, ich erinnere mich, ja, Furosemid, Spironolacton, lakton und Candisartan nämlich. Und ja, Schlaf, zu schlafen, ich trinke einen Tee, manchmal nehme ich Schlafmittel. Und ja. Kennen Sie die Dosierung dieser Medikamente? Nein, mein Sohn hat diese Medikamente Ein Medikament. in der Box, ja, Okay. ich nehme von der Box täglich. Ich weiß nicht. Okay. Haben Sie Ihre Medikamentenliste dabei? Jetzt. Mein Sohn hat mein Medikamentlist. Ich möchte von meinem Sohn. Okay, ja, kein Problem. Und wurden Sie schon mal operiert? Nein, niemals wurde ich operiert. Okay. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen beim Vater oder bei der Mutter? Ja, leider meine Vater und Mutter sind wegen einem Autounfall verstorben vor 40 Jahren. 40 Jahre. Ja. Okay. Wissen Sie, haben Sie oder wissen Sie, hat Ihren Eltern irgendwelche Erkrankung? Ja, sie sind vor 40 Jahren verstorben, gestorben. Ich erinnere mich nicht daran. Okay. Sind Sie Raucher? Ich rauche nicht, Frau Doktor. Okay. Haben Sie früher geraucht? Nein, niemals. Niemals. Sehr gut. Aber trinken Sie Alkohol? Ja, sehr selten. Sehr selten. Was meinen Sie? Einmal pro Woche oder Ja, einmal? einmal, manchmal einmal pro 2 Wochen trinke ich Wein, ein Glas oder 2 Gläser Wein. Okay. Hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Nein, Mit niemals, niemals. Okay. Sie haben gesagt, Sie gerne spazier gegangen, spazier gehen. Aber jetzt treiben Sie Sport, regelmäßig Sport? Ja, letzte Woche, ich möchte laufen, aber ich könnte nicht zurückkehren. Ich könnte Weg nicht finden. Okay. Mein Nachbar hat mir gefunden in der Feld und mir mitgebracht. Okay, ich Mich verstehe. mitgebracht, ja. Was machen Sie? Was haben Sie beruflich gemacht? Ich denke, Ja, ich Sie bin sind seit Rentner. 20 Jahren pensioniert. Ich bin Rentner seit Ja. 20 Jahren, aber ich war Lehrer. Lehrer. Französischlehrer war ich. Ja. Sehr schön. Haben Sie einen Sohn, aber Sie haben einen Sohn. Und 3 Tochter habe ich. Ein Sohn, Drei drei Töchter. Alter. Meine Frau war auch Lehrerin. Wie Ja, sehr gut. haben uns in der Schule kennengelernt. Ich liebe meine Frau. Okay, ja, sehr schön. Und haben Sie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeit? Ja, Stauballergie habe ich. Ja. Manchmal. Wie reagieren Sie darauf? Ja, manchmal huste ich, manchmal yucke ich mit Staub, wegen Staub. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, ich bin immer in Deutschland. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, vermutlich. Haben Sie ein Und war. Unfall oder haben Sie eine Kopfverletzung in letzter Zeit? Nein, ich erinnere mich nicht, Frau Doktor. Okay, sehr gut. Herr Brinzler, ich habe keine weiteren Fragen. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, möchten Sie Tomografie oder Röntgen von mir, oder? Ja, natürlich. Sie Ich haben. möchte nicht Tomografie. Strahlung ist gefährlich für mich. Ich bin sehr gesund. Ich möchte nicht Tomografie, Frau Doktor. Ja, ich verstehe Ihre Angst. Aber Herr Brenzler, alle Untersuchung ist nicht gefährlich für unsere Patienten. Sie haben recht, Sie nehmen Strahlung, aber diese Strahlung ist sehr, sehr gering. Oder Okay. Okay, Frau Doktor. Ja. Was habe ich, Frau Doktor? Ich möchte wissen. ja, Haben Sie. ich habe eine Vermutung, Herr Brenzler, aber ich möchte so als ein paar Untersuchungen durchführen. Dann sobald alle Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen etwas Genaueres sagen. Deshalb bitte warten Sie mir in Untersuchungsraum und ich werde gleich so kommen. Okay, Frau Doktor. Freut mich. Eine Schwester Silvia kümmert sich um. Kümmert sie Okay. um. Ja, ich werde gleich so kommen. Okay. Vielen Dank, Frau Doktor. Ja. Okay, hat jemand irgendwelche Fragen? Bitte schön. Herr Oberarzt, ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie Kurzzeit für mich? Ja, Kurzzeit. habe ich. Ja, Bitte okay. schön. Der Patient heißt Hans Brenzler, ist 82 Jahre alt, 1,65 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Herr Brenzler stellte sich heute bei uns wegen seit 10 Tagen Beständer Gedächtnisstörung vor. Der Patient berichtete, der Weg seiner Haus und Termin Namen vergessen hat. Und der Patient berichtet über Konzentration Probleme, Hörstörung und Lesen Sehstörung. Fatigue auch. In der vegetativen Oder gibt es irgendwelche neurologische Symptome als Begleitsymptomen? Der Patient ja die Fragen nach Zittern, Taubheitsgefühl Zitten, Parästhesie, Hypostasie oder Bewegung Einschränkungen wurden verneint. Und der Patient habe keine Cephalgie. Okay, welcher Fachbegriff können wir benutzen für Zittern? Tremor. Ja, okay. Der Patient und er hat keine Sefalgi oder Übelkeit oder Emesis, Nausea und Fieber. An der vegetativen Anamnese ergaben sich Nüktri, Insomni, Nüktri, Insomni und Obstipation. Aber der Patient klagte über eine Gewichtsabnahme von 5 bis 10 Kilogramm in der letzten Zeit. Aber der Patient hat gut Appetit. Der Patient hat gut Appetit, aber er vergesse Essen und Trinken. Deshalb hat er Gewichtverlust. Lebt der Patient alleine? Ja, der Patient lebt allein. Diese Beschwerden sind nach dem Tod seiner Frau aufgetreten und sich in der Zeit verschlechtert haben. Und an Vorerkrankungen leide er seit 10 Jahren an arterieller Hypertonie, seit 5 Jahren an Herzinsuffizienz, seit 15 Jahren Venenprostatahyperplasie und seit 15 Jahren an Hörstörung. Ja, und er benutzt eine Hörgerät. Akustik können wir sagen, ja? Mit Ja, Akustik. okay. Genau, okay. Er nimmt regelmäßig Furosemid, Spironolakton, Candesartan und eine Schmerzmittel gegen Insomnie aber diese Medikament, die Dosierung dieser Medikamente sollten geklärt werden. Er ist Nichtraucher und er trinkt sehr selten Alkohol, einmal eine Woche oder 2 pro Woche. Ja, Drogenkonsum wurden verneint sie treibt regelmäßig Sport wie Laufen, aber seit 10 Tagen habe ich Gedächtnisprobleme, deshalb möchte nicht laufen. Alleine möchte nicht laufen. In der Familienanamnese würde angegeben, ihr Vater und sein Vater und seine Mutter vor 40 Jahren aufgrund einer Autounfall verstorben sind. Erhat keine Geschwister, ich glaube. und der Patient hat keine Operation. Keine Operation. Er ist Rentner und zuvor er hat als Lehrer gearbeitet. Er lebt allein. Er ist verwitwet. Nein, ja, er ist verwitwet und lebt allein. Er habe einen Sohn und drei Tochter. Er ist vollständig geimpft und er hat Halsstauballergie mit Symptomen Tüsis und Juckreiz. Reiseanamnese ist unauffällig. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Alzheimer hin oder Demenz. Alzheimer oder Demenz hin. Welche Symptome sprechen für eine Alzheimer? Dafür sprechen vergessen dafür vergessen Name weg Termin. Können wir sagen Amnesie? Ich bin mir nicht sicher, aber Amnesie können wir sagen. Amnesie, ja, Amnesie oder kurzfristig, nein, Kurzzeitige. kurzzeitige Gedächtnisstörung, Okay. ja, sprechen für Alzheimer. Und die anderen organischen Symptome, der Patient habe keine organischen Symptome als Kopfschmerzen oder Unfallgeschichte. Deshalb ich vermute, der Patienten Alzheimer ist. Okay. Und Welche Differentialdiagnose kommen? ja, in Differenz, als Differentialdiagnosen kommen, Demenz oder ja, Hypothyreose, Vitaminmangel, als wie Vitamin B12 und Gehirntümör oder Ja. in Betracht, ja. Okay. Ja, zur Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. Zuerst werde ich den Patient körperlich untersuchen. Den Patient körperlich untersuchen. Dann bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob eine neurologische Symptome hat oder vorhanden sind. Zum Beispiel Hyporeflexe, Hypo- oder Hyperreflexe oder ich beurteile alle Reflexes und ich beurteile auch allgemeinen Zustand der Patienten. Und ja, ne, ne, Okay, Sie haben schon die körperliche Untersuchung gemacht. ja. Dann. Oder ich möchte sagen, bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, neurologische Untersuchung. Dann zur Abklärung, ich werde Blut abnehmen und einige Laborwerte überprüfen. Ich würde großes Blutbild, Entzündungsparameter. Thyroidehormone und Vitamin B12 und Vitamin D veranlassen, ja besteimen lassen. Dann ja einige Elektrolyten auch. Dann würde ich eine Tomografie des Schädels anfordern. Warum? Warum? Um die meine Verdachtsdiagnose bestätigen und die mögliche Gehirn Störung oder Probleme auszuschließen. Ja. CT oder MRT gegebenenfalls aynen MRT veranlassın. Okay. Okay, Sollte würden Sie diesen Patienten stationär oder ambulant behandeln? ja, das ist eine gute Frage. Der Patient befand sich in gutem allgemeinen Zustand. Sie hat ja er hat so Ort Person und seit nicht seit aber Ort und Person orientiert und er hat gesagt sein Sohn kann kümmert sich mit ihm, kann kümmert sich um ihn. Deshalb ich denke oder ich empfehle den Patienten ambulante Therapie. Okay, was würden Sie als Therapiemöglichkeiten anordnen für diesen Patienten? Ja, Mal. so als eigentlich habe ich nicht viel Erfahrung. Diese Patienten, so als würde ich ein neurologisches Konsil anfordern. Aber ja. Dann wir zusammen die optimale Medikamente wählen oder verschieben. Ja, ich weiß. Schreiben. Verschieben. Okay, also was empfehlen Sie dem Dem Patienten. Patienten nach der Behandlung? Ich meine, gibt es andere Möglichkeiten für diese Patienten? Der Patient lebt allein. Das ist eine schwierige Situation für diese Patienten, weil Patienten jetzt nicht gut essen und trinken. Deshalb mit der Zeit kann er einige Nahrungsprobleme oder Dehydratasyon Probleme sein. Deshalb ich empfehle den Patienten mit seiner Kinder zusammen leben, zu leben oder eine Betreuung eine Betreuung empfehlen. Ich empfehle den Patienten Betreuung zu nehmen. Nein. Okay, also Kinderheime oder Ja. Pflegeheime können Illegal. auch ja andere Möglichkeit. Gut, also ich würde gerne diesen Patienten stationär Alles aufnehmen, klar. ja, das ist wichtig, ich glaube, genau. Okay. Okay, gut, Sie haben gut gemacht, danke. Herr Chefarzt, sind Sie da? Haben Sie noch andere Fragen? Aufklärung, DJ. Ja. Ich möchte nicht Können Aufklärung Sie so haben. uns Weil. Diffusion gerichtete MRT Ja. Aufklärung. Nein. Nein. Wir akzeptieren nicht Nein sagen. Aber ich kann. Diffuse? Okay. Diffusion gerichtete MRT. Manyetik Rezonans Tomografi. Difüzyon gibi işte. Ya Das ya. ist eine Differenz. MRT. Okay. MRT ist eine Abkürzung für es ist eine schmerzfrei und strahlungsfrei Untersuchung mit Hilfe MRT können wir Weichteile, Weichgewebe beurteilen und Weichgewebe. Gibt es Unterschied, Diffusion gerichtete MRT und normale MRT? Ich weiß nicht, Diffusion ist gemischt. Okay. Ich mit möchte Diffusion. Diffusion gerichtete MRT aufklären. Okay. Diffusion gerichtete MRT können wir beurteilen ischämische Situation. Nein. Ja, ischämische Situation, aber wie arbeitet diese Untersuchung? Wie bitte? Wie Wie arbeitet? arbeitet diese Untersuchung? Kontrast Nein, mit nein, nein, kein Kontrast. Wir Kontrast brauchen kein Kontrast. eine Marke mit einer Marke nein Diffusion. Beweglichkeit, Wassermolekülen im Gewebe sichtbar machen. Besonders Entzündung oder ischämische Durchblutungsstörung können wir beurteilen. Ya. Aber Su moleküllerinin doku içindeki hareketine bakarak akut evet. bir iskemi olup olmadığını ya da enfeksiyon olup olmadığını karar veriyoruz bu şeyle, MRT'nin. Şey vermiyor muyuz abi? Kontrast motrast yok. Hiçbir şey vermiyoruz. Hiçbir şey vermiyoruz. O zaman makine mi farklı, değil mi? Makinenin bir özel program modu. Makine farklı. Değil. Makinede difüzyon programı var. Difüzyon çekiyorsunuz difüzyon programında. Normal çekim de var. Bu acil şlag anfallerde özellikle beyinde çok işe yarıyor. Çekimi çok kısa. 3-5 dakikada blutung mu, tümör mü, infark mı ayrımını yapabiliyorsunuz. Okay, ich kann sagen Deutsch. Okay. Okay. Dankeschön für Tipps. Diffusion Magnet Gewichtete. Resonanz Tomographie ist eine spezielle Programm für spezielle Programm von MRT. Mit Hilfe Diffusion gewichtete MRT können wir beurteilen Blutung, Apoplex oder Infarkt sehr schnell. Das ist eine schmerzfrei und strahlungsfrei Untersuchung. Bevor diese Untersuchung sollte der Patient alle Metallgeräte ablassen oder ja Ablegen. Ja. ablegen ja ablegen und in eine Röhre Wir können Bewegungsstil, sagen, ruhig einfach, ja, ruhig. bleiben. Genau. Bleiben. Es dauert circa 20 oder 30 Minuten und nach der Untersuchung kann der Patient Alltag leben ganz normal fortsetzen. Gelsin. Okay, gut. Yusuf hocam, sen de forşetlik yapmak ister misin? Abi normalde niyetim yapmaktı. Tam şey arasında komşuya bir eşya gelmiş, eşya taşımaya gittim. Özür. Neyse. Teoman hocam sen şey misin? Yani ben niyeyim? Bu biraz cins bir konu ama yani en azından konuşmuş olurum vaktiniz varsa. Tabii ki hocam. Sizin Evet. için buradayız. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam bugün nasıldı Merdem hocam hazırlanırken ya da Teoman hocam? İyiye gidiyor muyum sizce? Vallahi ben sizde çok hızlı ilerleme görüyorum yani. Ya. Bugün ben dün sizi iki sunum yaptınız ya Gerhild ve şeyle. Benim eşim de uzaktan dinliyor. Diyor ki bugünkü doktor hanım çok güzel sundu dedi. Vallahi onun görüşü dedim evet. Şöyle çok hızlı bu hafta sen halledeceksin inşallah Allah'ın izniyle. Yaptım daha olsaydı diş. Daha Böyle neler iyi ödem inşallah daha da iyi olacak. İnşallah. Hocam biraz süslendirmenizi tavsiye ederim. Mesela bizim klasiklerimizden bir tanesi sunumda biz şeyi mutlaka söylüyoruz. Die Frage nach. Ya. Bunu çok nadir kullanıyorsunuz. Bunu kullan hocam. Maksat konuşmak ya. Şunlar, Aslında şunlar, şunlar, şunlar da yok. ya. Mümkün mertebe süslendirmeye çalışın yani sunumlarınızı özellikle. Evet. Biraz daha oturması lazım. Bir şey sırasında yanlış hatırlamıyorsam hastayı anlatırken de yani hastadaki olan bir şey anlatacakken habe iş diye devam ettin. Öyle mi? Bir yerde evet. Zaman zaman o tür şeyler oluyor. Kaymalar oluyor, o tür kaymalar. Ben Hiç fark de etmiyor. özne kaymaları oluyor. Evet, ben de onu diyecektim. Siz böyle bazen düz cümleyi soru formatında söylüyorsunuz. O yan cümle değil aslında. Düz cümlede unutuyoruz. Bilmiyorum yani şey oluyor. Bir de mesela gene bugün hep zizi dediniz şey yerine yani Her yerde. di Aslında dikkat pacientin ettim biraz daha ama di pacientin yani onları yani evet, Yavuz'un dediğini yapacağım. şu Hans Prens'le is zwei und 80 Jahre alt 70 kilogram schwer, 1 meter 65 groß. Herr Brenzler stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Monaten bestehender kurzzeitige Gedächtnisstörung vor. Der Patient berichtete, dass die Beschwerden lange Zeit aufgetreten sind, aber im Verlauf der Zeit verschlechtert sein. Zusätzlich der Patient berichtete, dass der Patient Kopfschmerzen habe. Die Beschwerden würden mit Konzentrationsstörungen, Hörstörungen, depressiv Stimmung einhergehen. Die Frage nach Bewusstlosigkeit, Tremor und Parästhesie, Hypästhesie wurden verneint. Hatta'ya vergesslichkeit. Entschuldigung. Hat eğer vergesslich kayıt. Ja, vergesslich kayıt, ja. Ja, Sie haben recht, ja. Und der Patient klagte über klagte über abwechselnde Stimmung und müdigkeit, Asthenie. In vegetativ anamneze hat folgende bekannt. Obstipation und Pollak-Urie insomni. Der Patient berichtete über ein Gewichtverlust von 5 Kilogramm innerhalb 5 Monaten, aber Von ich bin 5 Monaten. nicht efendim. Innerhalb von 5 Monaten. Von 5 Monaten, ja, von 5 Monaten. Vorerkrankungen nannte er seit 10 Jahren bestehende arterielle Hypertonie, seit 15 Jahren Hörstörungen. Deswegen hat der Patient ein Hörgerät benutzt. Die Fragen nach Operation wurde verneint. Der Patient in bezüglich der Medikation nimmt er Furosemid, Spironolactone, Kandesartan, Schlafmittel und Schlafstörungen. Aber Wirkstoffe, Dosierung und Name sollten geklärt werden. Der Wirkstoff Häufigkeit und die Dosierung sollten geklärt werden. Der Wirkstoff, der Der Name, benutzen Wirkstoff, nicht nur der Wirkstoff, der Wirkstoff, die Dosierung die Dosierung, und die Häufigkeit die sollten geklärt Häufigkeit. werden. Ja, danke schön. Sollten geklärt werden. Ja. Geklärt werden. Ja. In familienanamnese teilt er mit, dass Vater und Mutter sind mit 40 Jahren eine Autounfall gestorben sind. Er ist nicht Raucherin. Er trinke gelegentlich ein Glas Wein. Er ist verwitwet, er wohnt allein, er hat zwei Kinder, er ist jetzt Rentnerin, aber als Französischlehrer früher gearbeitet. Ich gehe vom Verdacht auf Alzheimer Demenz auf. Da der Patient dafür typische Symptome aufweist, der Patient leidet über kurzzeitig Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, Hörstörungen, abwechselnde Stimmung und Vergesslichkeit ist richtig. Ja, Vergesslichkeit. Vergesslichkeit, das spricht für Alzheimer Demenz. Als Differentialdiagnose kommen Hypothyroidie, Bezwerf, mangel, krankheit, Hirntümor in Betracht, Zoltesich, meine Verdacht Diagnose zu bestätigen, würde ich dem Patient körperliche Untersuchung bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob es Kribbeln, Parestezi, Hipostezi, Bewegungsstörungen, Sehstörungen und Hörnstörungen und Tremor gibt. Ich würde dem Patienten nörologische Untersuchung durchführen. Nach dem körperlichen Untersuchung nach dem körperlichen Untersuchung würden Simbol eine Laboruntersuchung durchführen, umfassende Diagnose zu gewährleisten. Dabei würde ich kleine Blutbild, Thyroid Blutwerte, T3, T4, TSH und noch sonst außerdem würde ich dem Patienten ST-Shades durchführen, um mögliche Gehirnpathologien auszuschließen. Und würde ich dem Patienten eine neurologische Konsil anordnen, um meine Therapie zu optimieren. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich mit dieser geplante Untersuchung fortfahren, Herr Oberst. Wir können sagen, bei der neurologischen Untersuchung achte ich darauf, ob Störungen der Motorik, Sensorik oder anderer Funktionen vorliegen. Würden Sie in diesem Fall stationäre aufnehmen oder ambulant behandeln? Wenn ich meine Verdachtdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationäre aufnehmen. So werde ich den Patienten Vitalparameter überwachen und dann werde ich dem Patienten einen Venüszugang legen und Flüssigkeit verabreichen. Was empfehlen Sie den Patienten nach der Behandlung? Nach der Behandlung empfehle ich dem Patienten nicht allein zu leben, weil dem Patienten nicht gut hayat standardı neydi hocam, unuttum. Lebensstil verändering. Lebensstil Veränderung. Ich empfehle dem Patienten gute Nahrung essen und genug Wasser trinken. Başka ne vardı hocam? Herr Kollegen, können Sie uns City des Schadens aufklären? Ja, Sie des ich möchte Ihnen Sie des Schadens aufklären. Sie des Schadens eine spezielle Untersuchung mit der wir Gehirn innere Organe und Blutgefäße beurteilen können. Diese Untersuchung hilft uns, die Erkrankungen wie Tumören, Entzündungen, Blutungen, Metastasen oder andere Veränderungen zu beurteilen. Dazu werden dem Patienten eine legen ein, auf eine Liege und die Liege fährt eine ringförmige Kamera. Die Untersuchung dauert ungefähr 15 bis 13 Minuten, abhängig vom Krankheit. In manchen Fällen wird dem Patienten Kontrastmittel verabreicht. Vor der Untersuchung müssen dem Patient Schmuck oder andere Stoff ablegen. Die Untersuchung gibt es in Untersuchung Röntgenstrahlen, aber Röntgenbelastung ist nicht gering. Nach der Untersuchung können dem Patient ihre Alltag wie gewohnt fortführen oder Fortsetzen. fortsetzen. Die Untersuchung ist schmerzfrei und ungefährlich. Gibt es keine nach der Untersuchung gibt es nicht Beschreibung, oder? Gibt es keine Einschränkungen? Einschränkung. Ja, das war Hörerberast. Gibt es alternative Methode, Ja, Sitides? natürlich. Wenn es nötig ist, gibt es viele Alternativmethode, zum Beispiel MRT oder andere oder Röntgen des Schadens. Röntgen des Schadens. Ja. Gibt es Komplikationen bei dem Computerisierten Tomographie? Es gibt eine Komplikation, zum Beispiel allergische Reaktion gegen Kontrastmittel. Ja. Okay. Hocam biraz Vielen Dank, Herr saçmaladım mı Kollege. bilmiyorum.